Hi, hi, hi, people. Hallo, hallo, hallo, Leute. Good morning. It's so good to be back with you. Guten Morgen. Es ist so schön, wieder bei euch zu sein. So look at verse 9. Schau Vers 9 an. Put into practice the example of all that you have heard from me or seen in my life. Setzt all das in die Tat um, was ihr von mir gehört oder in meinem Leben gesehen habt. Look at this. Sieh dir das an. In that sense, Paul is so much like Jesus. In dieser Hinsicht ist Paulus Jesus so sehr ähnlich. Why? Warum? Because Jesus never preached things he didn't live. Weil Jesus nie etwas gepredigt hat, was er nicht gelebt hat. How many people preach one thing and live another? Paul didn't do that. Wie viele Menschen predigen eine Sache und leben eine andere? Paulus hat das nicht getan. So Paul didn't tell them, hey, do what I'm teaching you. Paulus hat ihnen also nicht gesagt, hey, tut, was ich euch lehre. Look how beautiful he says it. Schau, wie schön er das sagt. He says, put into practice the example of everything that you've heard from me or seen in my life. Er sagt, setzt alles in die Tat um, was ihr von mir gehört oder in meinem Leben gesehen habt. So look, Paul modeled the Christian life for them before he told them what to do. Paulus lebte ihnen also das christliche Leben vor, bevor er ihnen sagte, was sie tun sollten. Two thoughts about this. Zwei Gedanken dazu. First of all, you have to take Jesus as your model, not just as your teacher. Zuallererst musst du Jesus als dein Vorbild nehmen, nicht nur als deinen Lehrer. You know, a lot of people who take Jesus as a teacher only, they get so confused about some things he said. Weißt du, viele Menschen, die Jesus nur als Lehrer sehen, sind so verwirrt über einige Dinge, die er gesagt hat. But people who take Jesus as a model of life, they have an amazing life. Aber Menschen, die Jesus als Vorbild fürs Leben nehmen, haben ein wunderbares Leben. So don't worry so much about words, look at the model of Jesus. Kümmere dich also nicht so sehr um Worte, sondern sieh dir das Vorbild von Jesus an. So look, Paul modeled Christian life. Paulus hat also das christliche Leben vorgelebt. Because he obviously learned it from Jesus. Weil er es offensichtlich von Jesus gelernt hat. Now I have a second question. Jetzt habe ich eine zweite Frage. Not only do you take Jesus as your model. Du nimmst dir nicht nur Jesus als Vorbild. How are you modeling life? Wie lebst du das Leben vor? You know, every one of us models life. Weißt du, jeder von uns ist ein Vorbild. Some intentionally and others unintentionally. Manche bewusst und andere unbewusst. The truth is, there's nobody who does not model life. Die Wahrheit ist, dass es niemanden gibt, der das Leben nicht vorlebt. I keep being shocked over and over again when I find out. Ich bin immer wieder schockiert, wenn ich feststelle. Carefully, some people watch our lives. Wie genau manche Menschen unser Leben beobachten. You know, several occasions people come up to me and says, "Hey, I've been watching you. What is different about you?" Oft kommen Leute auf mich zu und sagen, hey, ich habe dich beobachtet, was ist an dir anders? Let me tell you something. Lass mich dir etwas sagen. How you model life speaks way louder than how you preach life. Wie du das Leben vorlebst, sagt viel mehr aus, als wie du das Leben predigst. How you model Jesus speaks much louder than how you preach Jesus. Wie du Jesus nachahmst, sagt viel mehr aus, als wie du Jesus predigst. So Paul is telling these people, Paulus sagt diesen Leuten also, look, you don't just put into practice what you've heard. Hört zu, ihr setzt nicht nur um, was ihr gehört habt, but what you've seen in my life. Sondern auch, was ihr in meinem Leben gesehen habt. So we all need models. Wir alle brauchen also Vorbilder. And of course Jesus has to be our primary model. Und natürlich muss Jesus unser wichtigstes Vorbild sein. But we all have to model Jesus too. Aber wir alle müssen auch Jesus nachahmen. Remember. Denk daran. Intentionally or not. Ob absichtlich oder nicht. Consciously or not. Bewusst oder unbewusst. We all model something. Wir alle sind Vorbilder. So how if we would be like Paul and intentionally model life for people? Wie wäre es also, wenn wir wie Paulus wären und den Menschen das Leben bewusst vorleben würden? How about coming to people and say, watch me how I live life and then just copy me? Wie wäre es, wenn wir zu den Menschen kommen und sagen, schaut mir zu, wie ich das Leben lebe und macht es mir nach? Not in the sense of you're cloning people. Nicht in dem Sinne, dass du Menschen klonst. No, Paul said, copy me, follow me, as I have copied Christ. Nein, Paulus sagte, macht es mir nach, folgt mir, wie ich es Christus nachgemacht habe. He actually used the word imitate. Er benutzt sogar das Wort nachahmen. That means you do what I do. Das bedeutet, dass du tust, was ich tue. You know, when I tell people, when people come to me and talk about certain areas of my life, wenn ich mit Menschen rede oder sie kommen zu mir und wir reden über bestimmte Bereiche meines Lebens, I tell them, I've learned it from Jesus. Dann erzähle ich ihnen, dass ich es von Jesus gelernt habe. And now you can model the same thing. Das kannst du auch tun. And then Paul gives a beautiful promise. Dann gibt Paulus ein schönes Versprechen. And the God of peace will be with you in all things. Und der Gott des Friedens wird mit euch sein in allen Dingen. But isn't the God of peace with me always, anyhow, no matter how I live? Aber ist der Gott des Friedens nicht sowieso immer bei mir, egal wie ich lebe? Remember, we talked about the truth, the spiritual truth, and walking in it, which is the experience. Erinnere dich daran, dass wir über die Wahrheit gesprochen haben, die geistliche Wahrheit, und darüber in ihr zu wandeln, also in der Erfahrung. So yes. Und ja. The God of peace will always be with every Christian, but not every Christian experiences this. Der Gott des Friedens wird immer bei jedem Christen sein, aber nicht jeder Christ macht diese Erfahrung. So you live the way Paul showed us how to live, which is how Jesus showed us how to live. Wenn du also so lebst, wie Paulus uns gezeigt hat, wie wir leben sollen, und Jesus uns gezeigt hat, wie wir leben sollen. And then experientially, the God of peace will always be with you. Dann wird der Gott des Friedens in der Erfahrung immer mit dir sein. So that means? Das heißt also? Stress, bye-bye. Stress, bye-bye. Life of peace, welcome. Leben im Frieden, willkommen. Let's be models. Lasst uns Vorbilder sein. And let's follow the model of Jesus. Und dem Vorbild Jesu folgen. See you guys tomorrow. Bis morgen, Leute.